Im BBC-Archiv hat Sonja Valentin Dokumente gefunden, die zeigen, auf welchen verschlungenen Wegen versucht wurde, auf Thomas Mann mäßigend einzuwirken, aber ohne spürbaren Erfolg. Vor offener Kritik scheuten die BBC-Verantwortlichen zurück, um ihren wichtigsten und wahrscheinlich wirkungsvollsten Mitarbeiter nicht zu verlieren. Andererseits blieb die Sorge, dass durch zu aggressive Formulierungen Hörer in Deutschland abgeschreckt werden könnten. Die Freiheiten, die Thomas Mann bei seinen Ansprachen genoss, waren im deutschsprachigen Programm der BBC die große Ausnahme. In seiner Analyse der Sendungen während des Zweiten Weltkriegs kommt Bernhard Wittek zu dem Ergebnis: Kein politischer Flüchtling oder Emigrant war während des Krieges in einer Position beschäftigt, von der aus er das Gesicht oder die politische Tendenz der deutschsprachigen Sendungen der BBC hätte bestimmen oder entscheidend mitformen und beeinflussen können. Die Mehrzahl der deutschen Emigranten und politischen Flüchtlinge war nur in den rein ausführenden Funktionen von Sprechern, Ansagern und Übersetzern eingesetzt. Alle leitenden Positionen wurden ausschließlich von britischen Staatsangehörigen eingenommen. Sie bestimmten die Inhalte der Sendungen. Die britische Redaktion arbeitete im Drei-Schicht-Betrieb. Die zwischen 30 und 40 deutschen Mitarbeiter wurden als Sprecher, Übersetzer und zunächst selten und später immer häufiger als Autoren eingesetzt. So arbeitete die Schauspielerin Lucy Mannheim, die wegen ihrer jüdischen Herkunft 1933 nach London geflüchtet war, als Sprecherin. Aber sie sang auch Lieder, die speziell für das deutschsprachige Programm geschrieben worden waren oder die auf erfolgreichen deutschen Schlagern basierten, allerdings mit neuen Texten. Hab genug schon von dem Krieg, niemand glaubt mehr an den Sieg. Es gibt nichts als Zunder und Dreck, und alles hat gar keinen Zweck. Denn das Unheil, das hält niemand auf, das Schicksal, es nimmt seinen Lauf. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Dann ist es mit Hitler und den Bonzen vorbei. Von all dem Gesindel wird Deutschland dann frei. Doch ist erst der Krieg einmal aus, dann fährt auch der Lanzer nach Haus. Und am Abend brennt das Licht der Nazis, die gibt's dann nicht. Nicht Kraft durch Furcht wie bisher, und Goebbels, der lügt auch nicht mehr. Und verschwunden, wohin ich auch seh, die ganze NSDAP. Dann ist alles vorbei. Auf jedem Dezember. Ein friedlicher Mai. Dann ist alles vorüber. Dann ist alles vorbei. Mit Führing und Goebbels, mit Zaukel und Die Beziehungen zwischen den deutschen und den britischen Mitarbeitern seien im Allgemeinen sehr gut gewesen, sagte Hugh Green später, obwohl auch der deutsche Dienst immer Wert darauf gelegt habe, ein englischer Sender zu sein. Das hieß im Klartext, die politischen Kommentare blieben den britischen Mitarbeitern vorbehalten. Die wichtigsten Kommentatoren waren der Professor für politische Ökonomie an der Universität von Aberdeen, Lindley Fraser, die späteren Labour-Politiker Richard Crossman und Patrick Gordon Walker, der Schauspieler Marius Goring, der sich im Programm Charles Richardson nannte, und Hugh Green selbst. Ihr oberstes Prinzip hieß »Never tell a lie«. Das bedeutete aber nicht, dass sie mit Polemik geizen mussten, ganz im Gegenteil. Ihre Beiträge ließen an Schärfe nichts zu wünschen übrig – auch wenn immer wieder ein klarer Trennungsstrich zwischen den nationalsozialistischen Machthabern und dem deutschen Volk gezogen wurde, wie in dem berühmt gewordenen Kommentar Greens vom 22. Oktober 1941. Friede mit dem deutschen Volk? Jawohl. Friede mit Hitler? Niemals. Friede mit irgendeinem Vertreter des Hitlersystems? Niemals. Frieda mit dem Herrenklub niemals. Frieda mit den Großindustriellen niemals. Frieda mit den Reichsmarschällen, Generalfeldmarschällen, Generalen niemals. Selbst wenn es 20 Jahre dauern sollte, um Hitler und seine Kriegsmaschine zu Staub zu zermalmen.